بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. In the name of Allah, this Allah barmas, this barmhatsig, and Allah so kibit, Allah den Hand der Welten, und Allah Segen und Heil seiner Propheten Muhammad und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen kann, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Abu Huraira radiallahu anhu wa arda hat uns mitgeteilt in einem edlen Hadith und gesagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einem der Häuser Allahs trifft, yatluna kitab Allah, und Allahs Buch lesen oder liest, wa yatadarasunahu baynahum, und es untereinander lehren, illa nazalat alayhim as-sakinah, dann steigt auf sie die Ruhe herab, wa ghashiyatuhum ar-rahmah, und die Barmherzigkeit umhüllt sie, wa haffathum al-mala'ikah, und die Engel umgeben sie, wa dhakarahum Allah fi man 'indah, und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei sich sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dieses edle Versprechen bei uns zu Gelte kommen lassen, denn er ist derjenige, der dazu einen Erfolg verreicht, und er ist derjenige, den wir dazu um Erfolg bitten. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 174 bis 176 von Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah ist die zweite Surah des Koran, eine medinensische Surah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat, und es für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tag der Auferstehung weder sprechen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Das sind diejenigen, die das Irregehen für die Rechtleitung erkauft haben und die Strafe für die Vergebung. Wie beharrlich sind sie gegenüber dem Höllenfeuer. Dies, weil Allah die Schrift mit der Wahrheit offenbart hat, und diejenigen, die über die Schrift uneinig sind, befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat. Und verheimlichen gehört auch dazu, verfälschen. Denn wenn ich etwas verfälsche, verheimliche ich dadurch die Wahrheit, die in diesen Schriften beinhaltet ist. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat. Was hat Allah von der Schrift herabgesandt? Vieles. Und besonders in Bezug auf das Volk der Schrift, die Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich möchte darauf hinweisen, und das habe ich schon inshallah mehr als einmal gemacht: Prophet im Arabischen heißt Nabi. Prophet im Arabischen heißt Nabi. Und gemeint damit ist nicht der deutsche Begriff in Wirklichkeit. Nur wir sagen den deutschen Begriff, weil es einfacher ist, weil die Leute einen dann eher verstehen. Aber wenn man einen Deutschen fragt, was er unter Prophet versteht, dann versteht er darunter meinetwegen Männer Gottes. Das heißt, von Gott auserwählte Leute, die in der Bibel erwähnt worden sind. Und die gleiche Namen, die wir auch kennen. Allerdings in der Definition bedeutet für uns ein Prophet jemand, dem Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarung eingibt. Das ist wichtig. Dem Offenbarung eingibt. Und das ist gemeint, wenn ich sage Prophet. Na. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist in ihren Schriften erwähnt worden. In den Schriften der Juden und Christen, also in der Tora und im Evangelium. Und bis zum heutigen Tag findet man Schriften im Evangelium und auch in der Tora, die auf das Prophetentum von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinweisen. Klare Beweise, die für die Juden und Christen keine Argumente mehr übrig lassen, dass sie nicht in die Barmherzigkeit des Islam eintreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, vielleicht eine interessante Sache, warum erwähnt er hier nicht und sagt: Wahrlich, das Volk der Schrift, die Beschreibung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verheimlichen und so weiter. Nein, er lässt es allgemein. Alle Leute, die etwas verheimlichen von der Schrift, sei es von den Juden, von den Christen und besonders von den Muslimen, denn sie sind diejenigen, die letzte Offenbarung Gottes erhalten haben, diejenigen, die etwas verheimlichen, von der Schrift, von irgendeiner Schrift Allahs. Und heutzutage ist nur noch der Koran übrig von den Schriften, die unverfälscht sind. Und was verheimlichen? Egal etwas. Selbst wenn der Gelehrte irgendeine Information verheimlicht, aufgrund, weil er jemandem einen Gefallen tun will, oder ein Richter, der eine Information aus dem Islam verheimlicht und eine Bestrafung nicht durchführen möchte, aufgrund irgendeiner Person, weil sie ihm lieb ist, diese wehe ihnen, denn sie verheimlichen etwas, was im Buch Allahs klar und deutlich geschrieben ist, und das Buch Allahs gilt für alle Menschen. Diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat, und es für einen geringen Preis verkaufen. Warum ist der Preis gering? Weil den Lohn, den sie dafür erhalten, dass sie zum Beispiel irgendein Urteil fällen zugunsten einer bestimmten Person, ist gering. Also maximal so lange, wie sie diesem Leben leben. Und das ist im Vergleich zum Jenseits gar nichts. Selbst im Vergleich zum Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah, der Tag selbst, der einen Zeitraum einnehmen wird von 50.000 Jahren, selbst im Vergleich zu dem Yawm al-Qiyamah alleine, ist der Lohn, den jemand erhält, wenn er Allahs Zeichen für einen geringen Preis verkauft, nichts. Das sind 70, 80, 90 Jahre, vielleicht 50.000 Jahre, gar nichts. Er hält nur einen zeitlich begrenzten Lohn, und der Preis ist an sich übel und verboten. Und wo wird er ihn hinführen? Allah sagt, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Sie verzehren Feuer, weil das Verzehren zum Feuer führt. Das ist eine Auslegung. Sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Gemeint ist, dass in diesem Leben sie verzehren das Verbotene, und dadurch werden sie im Höllenfeuer dann Höllenfeuer verzehren. Oder dadurch werden sie im Höllenfeuer brennen. Das, also eine Auslegung ist, dass sie eben das verzehren, was eine Ursache dafür sein wird, dass sie im Jenseits im Höllenfeuer brennen werden. Und andere Gelehrte haben gesagt, was eindeutig ist, auch offensichtlich ist, sie werden im Höllenfeuer tatsächlich Feuer verzehren selbst in ihren Bäuchen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Als Belohnung dafür, was sie getan haben. Und zu diesen Leuten, waliyadu billah, es gibt auch Leute, die sich über die Zeichen Allahs lustig machen und über ihre Religion und über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch über die gläubigen Leute. Und sie verkaufen Allahs Zeichen für einen geringen Preis. Sie wissen, dass eine bestimmte Sache in Allahs Religion ist Teil Allahs Religion und ein Teil der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und trotzdem hassen sie sie oder verwerfen sie sie oder hassen Leute, die die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufleben möchten. Solche Leute, was erkaufen sie sich? Sie erkaufen sich in diesem Leben maximal die Freundschaft von ihren Freunden, die sowieso mit ihresgleichen sind. Also auch ein geringer Preis. Und Allah sagt, und Allah wird zu ihnen am Tag der Auferstehung weder sprechen noch sie läutern. Das ist, wallahu a'lam, in der Hölle. Ich meine, Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tag der Auferstehung, nicht zu ihnen sprechen. Das ist eine Bestrafung für sie am Yawm al-Qiyamah. Allerdings in der Hölle wird er zu ihnen sprechen. Und zwar folgendes wird er zu ihnen sagen, wie wir lesen können, in Surat al-Mu'minun, das ist die 23. Sura, im Vers 108. Erstens sagen sie im 107. Vers, unser Herr, bringe uns aus ihr heraus, also aus der Hölle. Wenn wir rückfällig werden, dann sind wir wirklich ungerecht. Also wenn wir zum Leben zurückkehren, nachdem all dem, was wir schon erlebt haben in der Hölle, und trotzdem wieder ungerecht sein werden in diesem Leben, dann hast du recht, o Herr, dann stick uns wirklich in die Hölle. Aber Allah weiß, dass wir wieder zurückkehren würden. So ungläubig sind ihre Herzen. Und weil Allah sie nicht recht leitet, werden sie wieder zurückkehren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. seid darin verstoßen und sprecht nicht mit mir. Und der Vers, und der 9. Vers geht noch weiter. Also gemeint ist, Allah SWT spricht mit ihnen am Tag der Auferstehung nicht. Aber in der Hölle spricht er mit ihnen. Aber wenn Allah SWT mit jemandem spricht, kann es sein, weil er aufgrund der edlen Stellung, die man bei Allah hat, oder es kann auch sein, aufgrund der Erniedrigung, die man erlangen wird von Allah SWT. Denn wenn er zu jemandem sagt, geh in die Hölle, oder nimmt ihn in die Hölle, dann ist es eine Erniedrigung, keine Erhöhung. Weder spricht er mit ihnen, noch wird er sie läutern von dem Kufr, den sie, weil vor Kufr wird man nicht geläutert, weil wer als Ungläubiger stirbt, dem wird niemals vergeben werden. Er wird auf ewig in der Hölle bleiben und wird auch nicht gereinigt von seinen üblen Taten, die er gemacht hat, mit seinem schwarzen Herz und seinem Charakter, den er gehabt hat, denn ihm wird gar nichts vergeben. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und Wallahu a'lam, das noch schlimmer als das Höllenfeuer ist das, und das ist eine sichere Sache, noch schlimmer als das Höllenfeuer ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zornig ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zornig ist und deswegen mit ihnen auch nicht reden wird. Das ist noch schlimmer als die Strafe, die sie erleiden werden. Denn das eine ist auf das andere zurückzuführen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit jemandem zufrieden ist, wird er ihn ins Paradies gehen lassen. Wenn er mit ihm nicht zufrieden ist, wird er ihn in die Hölle schicken. Dann sagt Allah über diese Leute, damit wir wissen, wer am Tag der Auferstehung nicht mit Allah reden darf. Und subhanallah, das ist eine große Erniedrigung. Selbst wenn du etwas falsch gemacht hast, du hast nicht einmal die Möglichkeit, mit Allah zu reden und ihm zu sagen, ich habe etwas falsch gemacht, vergib mir. Wie der Gläubige, der wird alles einsehen. Allah wird zu ihm sagen, hast du nicht die Sünde so und so am Tag so und so gemacht und die Sünde so und so am Tag so und so? Und der wird alles einsehen. Aber der Ungläubige wird nicht einmal die Möglichkeit haben, an diesem Tag mit Allah reden zu können und ihm um Verzeihung zu beten. Und diese Leute, damit wir wissen, wer das ist, sagt Allah, das sind diejenigen, die das Irregehen für die Rechtleitung erkauft haben. Und die Strafe für die Vergebung. Für Irregehen für die Rechtleitung. Sie verkaufen die Rechtleitung, die sie hatten, das Wissen über den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und kaufen dadurch ihre Gehen, subhanallah. Sie kaufen dadurch Kufr. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Lazim, qata. Und ebenso verkaufen sie die Vergebung für die Strafe. Die Vergebung, die sie erhalten würden, verkaufen sie und kaufen dadurch die Strafe. Und das ist die Angelegenheit eines jeden ungläubigen Dieners, denn Allah subhanahu wa ta'ala ruft ihn zum Islam auf und diesen Ruf verkauft er und nimmt dafür den Unglauben und nimmt in Kauf dafür, dass er im Jenseits keinen Anteil an der Barmherzigkeit haben wird. Wie beharrlich sind sie gegenüber dem Höllenfeuer? Das ist ein Ausdruck der Verwunderung. Also im Deutschen macht man, wie beharrlich sind sie gegenüber dem Höllenfeuer? Ausrufezeichen. Also ein Ausdruck der Verwunderung, dass sie die Ursachen für die Höllenfeuer kaufen. Und dass sie die Taten begehen, die eine Ursache dafür sind, dass sie in die Hölle gehen werden. Wie kann ein Mensch das machen? Wenn er weiß, dass die Tat begeht in die Hölle, dann macht sie trotzdem, damit Allah einen Grund gegen ihn hat. Das ist die Angelegenheit eines jeden Sünders. Das ist die Angelegenheit eines jeden Sünders. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala erstens um Vergebung der Sünden und zweitens darum, dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir die Sünden nicht begehen und ihn aus dem Weg gehen. Das heißt, diese gerechte Strafe, die sie erhalten werden, weil Allah die Schrift, welche Schrift? Koran. Dies, weil Allah die Schrift mit der Wahrheit offenbart hat. Und zur Wahrheit gehört Gerechtigkeit. Du bekommst das, was du gekauft hast. Allah hat dich nicht gezwungen, diesen Kauf anzunehmen. Dies, weil Allah die Schrift mit der Wahrheit offenbart hat. Und diejenigen, die über die Schrift uneinig sind, über die Tora und das Evangelium, die Torah und Injil, befinden sich wahrlich in tiefem Widerstreit. Subhanallah. Allah beschreibt uns den Zustand der Juden und Christen, die sich uneinig sind über die Bibel, über die Torah und die Injil und über die Schriften, die sie haben, Psalmen und was auch immer sie haben. Riesiger Widerstreit. So groß, dass es sich, wie der Prophet Hassan gesagt hat, die Juden haben sich in 71 Gruppen gespalten. Und die Christen haben sich in 72 Gruppen gespalten. Das heißt, das ist eine Tatsachenbeschreibung. So ist es. Auch wenn du denkst, sie haben alle, sie sind sich alle einig im Herzen, sind sie überhaupt nicht. Im Christentum, jeder, also, das darf man nicht als irgendwie, das soll keine Propaganda sein, sondern es ist eine Tatsache, dass es so viele Kirchen gibt und dass jeder Anhänger Steuern zahlt. Es gibt Leute im Christentum, die verdienen Geld. Gibt es in anderen Regionen vielleicht auch. Okay? Im Islam wird es vielleicht auch missbraucht teilweise. Aber dort ist es institutionalisiert, wie das Wort heißt. Es ist so, das heißt, es ist offiziell gemacht worden. Sie sammeln offiziell Geld ein. Sie sammeln offiziell Geld ein. Steuern, Kirchensteuer, um sich zu finanzieren. Der Papst, mashallah, dem geht sehr gut. Und der Bischof vom Geld, der gehört wahrscheinlich zu einer der reichsten Männer auf der Welt. Warum? Weil es eben so ein System gibt, was sie verpflichtet, Geld zu bezahlen. Und das gibt es im Christentum. Jeder, der eine Kirche auf Geld braucht, macht eine neue Kirche auf. Allah alam, ich habe gehört von Ahmed Didat, rahimahullah, ist er gestorben vor ungefähr 3-4 Wochen. Gibt es in Südafrika allein. Ahmed Didat? Gibt es in Südafrika alleine über 1000 verschiedene Konfessionsgemeinschaften? 1000. Also schiitisch, sunnitisch, Sufi, mittelisch. 1000. Das ist sehr viel. Und das ist der, Allah sagt es eben, es ist klar, wenn du dich uneinig bist mit der Schrift, dann geht jeder seinen eigenen Weg. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und diese Ummah wird sich auch spalten in 73. Noch viel mehr. Noch viel mehr als Juden und Christen, subhanallah. Und Allah musta'an. Nationalismus, Madhabismus, was weiß ich, Extremismus, all diese Begriffe, die es gibt. Aber jeder Mensch ist zufrieden mit dem, was er hat. Jede Gruppe ist zufrieden mit dem, was er hat und glaubt, sie sind auf dem richtigen Weg. Und der einzige richtige Weg ist es, dass man sich zusammentrifft und seine Aussagen misst. Der Maßstab ist was? Der Koran und die Sunna des Propheten. Hat meine Aussage irgendeinen Ursprung im Koran und der Sunna? Ist es anders, als wenn sie gar keinen Ursprung hat. Aber das ist der Maßstab. Wenn einem von uns klar geworden ist, und nur so können wir diesen Widerstreit aus dem Weg gehen, den Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt. Er sagt, wenn man sich uneinig ist in der Schrift, dann wird es dazu führen, dass es verschiedene Spaltungen gibt. Und nur dem kann man aus dem Weg gehen, wenn jeder von uns in einer jeden Angelegenheit nicht seinem Vorväter folgt und nicht seinem Nationalismus folgt und nicht seiner Moschee folgt und nicht seinem Hodja folgt, nur, also denkt, dass dieser Hodja eine Quelle ist der Religion, das ist damit gemeint. Ja? Weil jeder Mensch folgt irgendeinem Gelehrten, zumindest in seiner Schülerzeit. Dann kann man diesen Widerstreiten aus dem Weg gehen. Ansonsten, da werden wir immer den Zustand haben, den wir heutzutage haben. Und ich glaube, dass es jedem offensichtlich ist, man braucht mal nicht darüber reden. Und werden den Zustand weiterhin behalten, dass es eine Sekte gibt, Ar-Rafida, die behauptet, dass Uthman radiallahu anhu Verse aus dem Koran rausgenommen hat und was weiß ich alles. Wie kann man diese Sachen aus dem Weg gehen? Wir gucken, was im Buch Allahs steht, nehmen wir an, wie es ist. Ist uns etwas unklar? Dann gucken wir in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Hadithswissenschaftler, alhamdulillah, können uns immer sagen, dieser Hadith ist authentisch, dieser Hadith ist nicht authentisch. Und auf diesem Weg geht man jeder Meinungsverschiedenheit aus dem Weg. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Und ein Hadith am Ende, wie gefährlich es ist, Wissen für dich selbst zu behalten, wie Allah sagte, irgendwie verheimlichen, was mit der Schrift offenbart worden ist. Dass ihre Belohnung ist, dass sie am Tag der Auferstehung wird Allah mit ihnen nicht reden, wird sie nicht läutern und wird sie schmerzhafte Strafe geben. Aber der Prophet sagte allein schon, und vielleicht ist das eine Erklärung des Verses, Wallahu alam, vielleicht auch nicht, Der Prophet sagte: Man su'ila an ilmin fakatamah aljamahullahu yawm al-qiyamati bilijamin min nar. Der Hadith ist bei Ibn Majah und ist Hassan und Sahih. Das heißt, jemand, der nach Wissen gefragt wird und es dann verheimlicht, den wird Allah subhanahu wa ta'ala am Tag der Auferstehung Zügel aus Feuer anziehen. Zügel aus Feuer anziehen. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Möge Allah سبحانه وتعالى uns zu denjenigen machen, die wissen niemals für sich das behalten, sondern es weitergeben, weil denn Wissen für sich selbst behalten, das bringt gar nichts. Denn es ist ein Argument gegen dich. Du bekommst Wissen aus mindestens zwei Gründen. Erstens, damit du danach handelst, und zweitens, damit du es anderen Leuten weitergibst. Denn das Wissen, was du bekommen hast, nur von Allah bekommen. Wer gibt dir das Recht, es nur für dich selbst zu behalten? صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.